lang gewählt. Von dunkles Gehorchen, du kanntest keinen gut. Doch mit der Zeit, da wuchs deine Wut. Nun trittst du ihn entgegen, scheißt alles aus dir raus. Zeigst ihm, wer du bist und was du brauchst. Die Zeichen sind gesetzt, drum ist die Fahne jetzt. Und wenn wir niemals siegen. Wenn du fühlst, dass dein Land ausgebeutet wird, schließ dich uns an und kämpf für dein Heimatland. Wenn du fühlst, dass dein Land ausgebeutet wird, schließ dich uns an und kämpf für dein Heimatland. Alles auf dir raus. Zeigst dir, wer du bist und was du brauchst. Die Zeichen sind gesetzt. Komm, ist die Warnung jetzt. Sonst wirst du niemals siegen. Wenn du fühlst, dass dein Land ausgebeutet wird, schließ dich uns an und kämpf für dein Heimatland. Wenn du dich uns an und kämpf für dein Heimatland.